Doch ich hab auf dem Konto Millionen, keine Banknoten, das sind ganze Kompositionen. Vor 9 Jahren ging's mit Selfmade los. Ein Imperium, das aufsteigt wie im Vorspann von Game of Thrones. Einst der Pimp in den Straßen, jetzt der schillernde Star. Mit Villen auf Inseln, Bisch, die findet man nicht auf irgendeiner Karte. Zu Hatertape 1 brachte den Stein ins Rollen wie der Erfinder des Rades. Paar Jahre später war dann der King mit King, der King in den Charts. Ihr seht den Punkt von den Wagen, seht die hunderten Klunker im Dunkeln funkeln und strahlen. Doch macht den fundamentalen Fehler zu meinen, dass ich nicht mehr so jung und brutal bin wie zur Zeit, als ich noch Untergrund war wie Bunkeranlagen. Aber das ist aus der Luft gegriffen wie Dschungellianen. Schluss mit Comedy, Bitch, ich kill wieder Rapper stumpf ohne Gnade. Ihr macht auf Jungs von der Straße, aber singt bei den Grünen wie die Umfragezahlen zu Bundestagswahlen. Nutte, der Big Boss, Sportwagen-affin, Gewinner lächeln auf Fanfotos beim Vorladungstermin. Studierte Jura zur Schulung analytischen Denkens, um die übrigen Menschen effektiver psychisch zu lenken, Bitch. Immer noch die Endbosse, immer noch die Selfmade-Stars. Wir ficken immer noch jeden, der hier Welle macht. Leg dich mit uns an, Nutte, du bist weggeklatscht. Schuliger und Favorite Dream Team wie Avengers. Mach den Weg frei, wir nehmen, was uns zusteht. Wir treten jede Tür ein, die uns zusteht. Übernehmen das Game, es ist Selfmade 2014. Kollege auf Fave, es ist Fave, der dich wegbockt. Du kriegst einen Headshot, ein Leben lang high. Ich spiele als Kind in dem Messer. Immer drauf, aber dennoch rauch ich die Crack. Wenn nichts anderes im Haus ist, dann sauf ich Domestor und bumst ein paar Mädels. Mein Psychiater sah mal auf den Grund meiner Seele und sah keinen Grund mehr zu leben. Ich komm mit Jungs rein und zertrete stumpf in den Schädel, seh dich an und sag dann, das kann nicht gesund sein, Kollege. Denk dann die Magnum in deinen Mund rein und zähle 10, 9, boom, es regnet Blut und ein paar Zähne. Parody's back, nach jahrelangem Scheintod. Flow wie ein aussehen wie ein Weißbrot. Fritz Blei, Bro, der motherfucking Psycho. In meiner Gegend ist Favorite dein Polizeikopf. Bitch, ich hab Zeitnot mit dem Slick im Nacken. Quatsch, was von Deadline? Ich kill ihn mit ner Whiskyflasche. Ein Bitchkind, so bin ich. Geisteskrank und destruktiv. Zieh weite Bahn wie ein Schneemobil. Komm leichenblass von Yale Speed. Teile Gras und Heroin. Reingefahren in deine Stadt. Typ in skrupelloser Weise dann mit Sniper ganzen Genozid. Immer noch die Endbosse, immer noch die Selfmade-Stars. Wir ficken immer noch jeden, der hier Welle macht. Leg dich mit uns an, Nutte, du bist weggeklatscht. Kollege und Favorite Dream Team wie die Avengers. Mach den Weg frei, wir nehmen, was uns zusteht. Wir treten jede Tür ein, die uns zusteht. Übernehmen das Game, es ist Selfmade 2014. Kollege und Fame. Faith is back! Come on! Da-dum, da-dum.